Hallo, liebe Wrestlinginfos.de-Verrückten. Ja, ganz komisch. Elite Hour, gar nicht mehr gewohnt. Und ich mache heute die Mod. Aber dafür haben wir was ganz Besonderes dabei. Unsere Herren-WG braucht wieder ein bisschen Zucht und Ordnung. Deshalb haben wir sie keine Kosten und Mühen gescheut und sie zurückgeholt. Hallo, Kater. Hallihallo. Na, wie ist's dir? Endlich wieder zurück und podcasten, wa? Ja, ist schon ein bisschen her, ne? Ja, dezent, aber manchmal geht halt Arbeit auch vor. Ne? Und ist ja schön, dass du jetzt wieder Zeit hast, mit uns zu podcasten, dass ja dann auch unsere Möglichkeiten, da eine Kombination zu finden, beträchtlich steigert, damit wir wieder öfters zu hören sind. Ja, zwischendurch war es ein paar Mal ausgefallen, aber mein Gott, Leben kommt halt dazwischen. Wir haben alle viel zu tun. Eben, es ist halt immer noch ein Hobbyprojekt, ne? Und dann gehen Arbeit und echtes Leben halt auch mal vor. Jo, aber für Revolution nimmt man sich viel Zeit. Genau, genau. Ja, Kater hat es eben schon gesagt, Revolution ist heute das Thema. Wir gehen also die bis dato. Wir haben jetzt gerade Donnerstag 19.30 Uhr knapp, 19.40 Uhr, die bis dahin feststehende Karte einfach mal durch, um wieder ein bisschen reinzukommen. Glaubst du denn, dass da noch Matches dazukommen? Naja, ich meine, wenn Pay-Per-View ist, dann wird ja kein Collision extra gemacht. Oha, da ist ja jemand mitteilsam. Was protestiert er denn gerade? Hat man das im Hintergrund? Sorry, es ist gerade Bettgehzeit und er hat vorher Mensch Ärger nicht gegen mich verloren. Dementsprechend ist er jetzt ein bisschen angepisst und hat anscheinend keine Lust, von Papa ins Bett gebracht zu werden. Oha. Okay. Vor Pay-Per-View ist dann ja kein Collision mehr. Ne? Dafür gibt es ja dann die Pre-Show. Na, wir werden sehen. Also, wir gehen mal die Card so durch, wie sie bei Wikipedia bis dato zu sehen ist. Vorher aber vielleicht noch ein paar News. Kommt Will Ospreay bald zurück? Da ist man am Spekulieren. Ne? Also, er steht wohl kurz vor einer In-Ring-Rückkehr. Und ich sag mal, das würde der doch etwas festgefahrenen Main-Event-Szene bei AEW doch ganz gut tun. Ja, weiß ich nicht, genug Leute haben sie ja eigentlich schon. Es ist ja noch einiges dazugekommen. Das ist nicht das Problem. Ja, das Blöde ist aber, dass sie immer nur dieselben um den World-Title stellen. Ja, aber das macht Ospreay jetzt ja dann auch nicht so viel. Nö, er hat noch nie. Ja, er hatte noch nie. Das stimmt schon. Also, aber da mal frisches Blut in die Division bringen, sozusagen. Nur bei ihm wusste man, dass er früher oder später dann mal zu der Position kommt. Ja, ne, das ist richtig, aber nie war die Gelegenheit günstiger als jetzt, sagen wir es mal so. Das stimmt wohl. Genau, und dann kam eine weitere News auf, dass die britische Fraktion bei AEW, die ja auch gar nicht so klein ist, wenn man mal das Roster durchgeht, vielleicht bald noch Verstärkung bekommt, vielleicht ein Michael Oku im Anflug ist. Würdest du ihn bei AEW sehen wollen? Ich will den überall sehen. Ich finde den wahnsinnig cool und ich finde den auch wahnsinnig nett, mal davon abgesehen. Der ist schon sehr putzig. Ich hatte ja mal ein Interview mit dem und ja, der ist auch wahnsinnig gut. Ich meine, hast du damals das Match gesehen zwischen ihm und Ospreay bei, war das RevPro? Oh, ich weiß nicht. Oh Gott, mixen wir mal alle britischen Promotions durcheinander. Im Zweifel war es bei RevPro, weil ich habe jetzt Michael Oku nicht so sehr viel bei Progress gesehen. Nee, war RevPro, ja. Naja, ist ja auch seine House-Promotion. Ne, ja, ich war mir gerade nur nicht mehr sicher. Ich habe am Wochenende das, glaube ich, schon ein paar Mal durcheinander geworfen, weil ich sehe die Shows nicht ganz. Ich sehe mal nur einzelne Matches und dadurch würfle ich ganz auch gerne die britischen Promotions durcheinander. Aber ja, das war bei RevPro. Also wer es noch nicht gesehen hat und ihr irgendwie die Chance habt, da dran zu kommen. Ich weiß gerade nicht, ob man es, zumindest die Highlights kann man bei YouTube sehen. Dann guckt euch das auf jeden Fall mal an. Das war ein wahnsinnig gutes Match. Ja, auf jeden Fall. Anschauempfehlung von Carter. Ich bin mir jetzt gar nicht sicher, ob ich es schon gesehen habe. Aber werde da vielleicht auch mal reinschauen. Ja, Wochenende war anstrengend. Da waren wir beide ja beim Karat. Und haben uns, also ich zumindest, du warst, ach nee, du warst ja auch mit dabei, haben uns in 3 Tagen 7 Shows reingedrückt. Ja. Ja, und das hat man hinterher auch gemerkt, ne? Ich habe mal durchgerechnet, so knapp 17 Stunden Show. 17 Stunden, okay. Ich da mit Pausen und ja. Allem drum und dran so überschlägig. Ja, dann auch die britische Fraktion bei AEW hat ja eine feste Zuwachs bekommen. Und zwar David Finlay, den hat man ja quasi schon bei WWE gesehen. Der ist jetzt doch bei AEW gelandet und bildet jetzt mit Clark Connors und Gabe Kidd die Dogs, weil sie sich nicht mehr War Dogs nennen dürfen, weil gerade ständig New Japan da dran die Namensrechte hat. Oder AEW will sich nicht mit New Japan streiten. Ich weiß es nicht. Oder das. Na, also ja, wenigstens ein Deutscher bei AEW. Yay. Ja. Ich weiß gar nicht. Naja, in Deutschland geboren. Sie haben ja Nordire als alles andere wahrscheinlich. Ja, aber er ist in Hannover geboren. Achim habe ich gelesen. Achim bei Hannover. Ich habe nur Hannover. Also ja, kann sein. Naja, egal. Ist egal. Irgendwo die Ecke. Unser Mann bei AEW. Yes. Ja, finde ich auch. Können wir ruhig mal für uns beanspruchen. Wobei ich zugeben muss, das ist jetzt auch nie mein Lieblingswrestler bei New Japan. Er ist in den letzten Jahren zumindest, was Aussehen und Charakter angeht, besser geworden. Aber er war halt ein bisschen Teflon immer. Und ich bin halt gespannt, was daraus wird, weil Jay White ist ja so sein Best Buddy. Die waren zusammen Young Lions. Und dann hatten sie diverse Fäden dann. Am Ende dann ja die Ablösung. Er hat ja Jay als... Genau, als Bullet Club Leader beerbt sozusagen. Ja, aber bei beiden sieht man, sobald sie Bärte bekommen, werden sie interessant. Wobei ich Jay White von Anfang an gut fand. Der hat schon immer coole Promos gelandet. Das ist, ja, sagen wir mal so, also so von der Ausstrahlung her. Ja, das weil stimmt schon. Jay ohne Bart sieht doch echt, da für den wurde das Wort Babyface erfunden. Na, er ist auf jeden Fall ein bisschen nacktmulig dann unterwegs. Das richtig. Ist so besser. Genau. Ja, und die vielleicht wichtigste Nachricht in Sachen AEW ist, der AEW-Streaming-Dienst ist gestartet. MyAEW gibt es jetzt auch in Deutschland, kann man sich anmelden. Da werden dann alle Weeklies gezeigt. Die Pay-Per-Views werden live übertragen und sind dann, soweit ich das verstanden habe, noch 90 Tage erstmal nutzbar. Die Library wird nach und nach aufgebaut. Und was ganz wichtig ist, und das wird wahrscheinlich dann auch bedeuten, dass der Honor Club eingestellt wird. Ring of Honor läuft jetzt komplett auch bei MyAEW. Ja. Genau, aber es ist, glaube ich, mit den Pay-Per-Views, das ist nur bei diesem, wenn man Jahres mit 120 Dollar sind es wahrscheinlich. Ja, da gibt es irgendwie so 3 Staffelungen, nicht? Es gibt den ganz billigen, da hat man dann gar keine Pay-Per-Views bei, die muss man dann extra dazu kaufen, natürlich wahrscheinlich zum wahnsinnigen Amerika-Preis. Dann gibt es den mit monatlicher Zahlung. Da ist dann der aktuelle Monats-Pay-Per-View immer mit inbegriffen und dann gibt es den Jahres- Plan, den Annual Preis, wo man dann das ganze Jahr sozusagen inklusive hat. Ja, aber ich finde $120 jetzt, also den Preis finde ich fairer als den mittleren Preis. Also $20 pro Monat für, finde ich irgendwie ein bisschen komisch. Und wenn ihr jetzt ganz schnell zuschlagt, gibt es das Ganze im Moment sogar für 108 Euro. Weil wahrscheinlich der Wechselkurs, also zumindest gestern, als ich noch nachgeschaut habe. Ach so, ja, ja. Okay, Wechselkurs. Ja, ja. Gut, die ganz findigen Leute warten dann. Aber das Problem ist, es ist ja nur für den Monat. Ich denke mal, das wird wechselkursmäßig jeden Monat neu berechnet. Also zumindest ist es bei New Japan so, dass ich jeden Monat einen anderen Betrag bezahle. Ja, da zahlst du aber auch monatlich. Ich meinte ja jetzt bei diesem Jahresplan. Ach so, stimmt, das ist ja, ich habe gerade nicht mitgedacht. Na, da kannst du jetzt für 108 Euro dir ein Jahr AEW-AOH Volldröhnung gönnen. Ich werde das tatsächlich, glaube ich, auch machen. Ja, also ich habe heute Morgen, unser oberster WI-Hirter hat das ja als Firmenaccount schon geholt. Da habe ich heute Morgen mal mir Dynamite darüber angeschaut. Ich musste zwar den Stream einmal neu starten, weil Bild und Ton nicht synchron waren, aber danach lief es alles Bombe und auch beste HD-Qualität. Und wie wir jetzt auch bei uns im Team intern WhatsApp Chat mitbekommen haben, gibt es ja auch schon für Fire TV und auch für Apple TV entsprechende Apps. Ja, ich will mal gucken, ob es bei unserem Fernseher auch so ist, aber das wäre auf jeden Fall eine guter Grund, das da zu machen, weil über den Browser ist ja immer so ein bisschen. Ja, das ist. Aber ich glaube, ich weiß nicht, ob ich nicht. Also ich würde auf jeden Fall nach dem Pay-Per-View noch warten, dass die Leute sagen, ob das ruckelfrei und angenehm ist. Ja, das sollte man dann immer noch schauen. Ich habe bei New Japan tatsächlich das Problem, dass ich das über unseren Fernseher nicht ruckelfrei angucken kann. Das heißt, ich muss es dann wieder auf dem PC gucken. Und das ist ein bisschen, wenn ich schon so einen riesen Fernseher habe, dann will ich aber auf Wrestling drüber gucken können. Ja, da hast du wohl recht. Und man muss auch gucken, wie das mit Thriller TV dann weiterläuft, ob und wenn ja, wie lange AEW darüber noch zu nutzen ist, ob die vielleicht so ein Ding machen, wie das TNA zum Beispiel macht. Die haben ja mit TNA Plus auch ihren eigenen Streaming-Service, wo man aber die Pay-Per-Views extra dazu kaufen muss, mit einem natürlich zum saftigen America-Preis. Allerdings schlaue Leute sich dann die Pay-Per-Views zum Beispiel bei Thriller TV zum europäischen Preis bestellen. Mhm. Na, vielleicht wird das ja bei AEW ähnlich laufen. Na, wir werden es sehen. Ich werde auf jeden Fall mal die Berichte abwarten, bin ganz gespannt. Genau. Ist auf jeden Fall einfacher für uns als vorher. Also mit dem VPN und so, das war ja alles schon ein bisschen nervig. Das ist wohl richtig. Na, also eine legale Möglichkeit, sich da das alles in Ruhe und schön und aufbereitet und auch aus der Konserve alles anschauen. Aber eigentlich auch krass, dass das jetzt so lange gedauert hat, oder? Und auch etwas seltsam, dass sie es ein paar Tage nachdem WWE auf Netflix in Deutschland announced wurde, jetzt plötzlich mit der Kiste um die Ecke kommen. Ein Schelm, der war Böses, denkt. Naja, es wird ja keine spontane Aktion sein, sowas aus dem Boden zu stampfen, dauert schon, aber. Gut, die Gerüchte waren ja genug da mit Netflix und WWE und allem. Also es ist schon ein schlauer Move. Ja, das auf jeden Fall. Und eins muss ich allerdings sagen, bei der Dynamite-Sendung letzte Nacht haben sie allerdings auch mit keinem Wort mal AEW erwähnt. Vielleicht wollen sie auch den Start abwarten, weil sie glauben, dass es noch ganz viele Kinderkrankheiten gibt. Oder irgendwelche vertraglichen Issues wollen sich das nicht mit ihren Rechtepartnern verderben oder so. Na, weil da vielleicht noch Verträge laufen. Na okay, gut. Also wollen wir uns dann Revolution widmen? Ja. Wunderbar. Also bis dato sind Pre-Show inklusive 13 Matches angekündigt, teilweise noch nicht alle Teilnehmer, da kommen wir aber zu. Und ich würde sagen, wir gehen die jetzt einmal so durch, Pre-Show-Matches als erstes. Und da wird es eine 21-Man Blackjack Battle Royal um die AEW National Championship geben. Und als bereits bestätigte Teilnehmer sind natürlich Champion Ricochet und Tommaso Ciampa angekündigt und 19 weitere TBA, to be announced. Das wird wahrscheinlich dieses alte Konzept der Casino Battle Royal sein, ne? Wo immer 5 auf einmal zu jeder Kartenfarbe kommen und dann Ende der Joker, ne? Aber wie viel waren es da immer? Es waren dann, es gibt ja die 4 Kartenfarben, Herz, Pik und so weiter und so fort. Und dann kamen immer 5 als Gruppe raus und das war dann die Gruppe Herz und das war die Gruppe Karo. Und am Ende, der Joker war dann der Letzte, der kam 1 raus. Ja, aber wie ist das? Ich habe keine Ahnung von dem Kartenspiel, ehrlich gesagt. und dann war es dann ganz normal eine Battle Royale. Also nicht so wie. Aber es waren ja auch 21 Teilnehmer, genau. Ja, ja, was macht's dann, was macht dann den Unterschied? Also warum benennt man das dann um? Das musst du Toni Kahn fragen. Also ich habe das jetzt so spekuliert, dass das das bekannte Format sein soll. Vielleicht haben sie es auch abgeändert. Ich würde sagen, sonst würden sie es ja nicht umbenennen, oder? Warte mal, was war jetzt nochmal? Was war. Casino Battle Royale. Die National hieß das Championship. Und vorher war immer für die World Championship, vielleicht deswegen? Ja, ich glaube, vorher, das war aber auch immer Title Shot. Na, hier geht es ja um die Championship selber. Ja, ja, deswegen vielleicht, deswegen der andere Name? Kann sein. Wir werden sehen. Also auf jeden Fall Pre-Show. Ricochet verteidigt seinen National Titel gegen 20 weitere Gegner, von denen mit Tommaso Ciampa ein weiterer bereits announced wurde und 19 Plätze noch frei sind. Warte, ganz kurz. Bei Full Gear war das doch auch schon die National Championship. Das war doch das, wo Ricochet gewonnen hat. Das mag sein. Aber war das war, glaube ich, keine Battle Royale, oder? Nee, das war ein Gauntlet-Match. Genau. Ah. Okay, jetzt funktioniert das wieder alles in meinem Gehirn. Muss erstmal wieder reinkommen, ne? Ja, ich bin tatsächlich ein bisschen raus. Also falls ich heute öfters mal Hänger habe und ich weiß, was genau passiert ist, ich habe zwischendurch manchmal nicht geguckt, auch eine Woche, und habe mir nur durchgelesen, was passiert ist. Und es ist ja natürlich, also ich habe mir dann die Highlights angeguckt, aber es ist schon ein Unterschied, ob man eine Show guckt oder ob man sie einfach nur liest. Also wenn man sie nur liest, bleibt es natürlich nicht so im Kopf, weil man nicht die Bilder dazu hat. Also falls ich zwischendurch mal Hänger habe oder Dinge einfach nicht weiß, ich bin ein bisschen raus. Alles gut. Wir nehmen dich bei der Hand und führen dich wieder ins Thema ein. Das ist nett. So, kommen wir zum zweiten aktuell schon als solches benannten Pre-Show-Match. Und zwar gehen 2 Damen Double Duty diesen Abend. Es wird ein Match um die TBS Championship geben. Willow Nightingale verteidigt gegen Lena Cross. Lena Cross ist ja die Dame, die sich, also ist eine Australierin, die sich bei Grand Slam Australia dem Team Megabad, also Megan Bain und Penelope Ford, angeschlossen hat und damit aus diesem Team jetzt ja ein Stable gemacht hat. Da mit wie heißt Teglas Gruppe nochmal? Fällt mir jetzt gerade nicht ein. Tegla und die Sisters of Sin. Triangle of Madness. Ja. Glaub, ne? Oh, damit, Entschuldigung, ich und Namen, aber ich bin alt, ich darf das. Naja, dann haben wir jetzt einen zweiten offiziellen Damen-Stable sozusagen, wenn man dann eine Dreiergruppe schon als Stable bezeichnen will. Aber sie war ja jetzt auch erst 2-mal? Ja, aber Grand Slam Australia ist ja jetzt auch noch nicht so lange her, ne? Wann war das? Ich hab's jetzt nicht. Sie sind heute gut vorbereitet. Warte mal, ich gucke mal und erhalte die Crowd einmal. Was soll ich singen oder was? Dann verlieren wir alle. Am 14. Februar war es, okay. Ja, sage ich doch. Na doch, stimmt. Dann zweimal ist dann relativ viel. Stimmt, sie war nur davor auch schon mal bei einer Collision, ne? Aber sie war bis jetzt auch nur bei Collision, ne? Das waren ja irgendwie ein oder zwei. Naja, also bei wenn die mal bei Dynamite aufgetreten sind, dann waren sie so als Begleitung mit dabei. Aber ich dachte, jetzt ist sie Megabad, also Megan Bain und Penelope Ford. Ja, ja, da gehört sie jetzt dazu. Da kommen wir ja auch nachher noch zu, dann wird das okay, ja auch klar. Okay, ja. Also Willow und Lina heute zweimal im Einsatz. Was das bedeutet, kommen wir gleich noch zu. Ja, das sind die beiden schon feststehenden Pre-Show-Matches für die Zero Hour. Wir haben noch gar nicht gesagt, wer gewinnt. Du musst ja auch wenigstens einen Tipp geben. Also beim ersten ist es natürlich ein bisschen schwierig, weil wir wissen einfach nicht, wer teilnimmt. Aber ich könnte mir, ehrlich gesagt, das ist völlig wurscht. Also, Championship also damit er eine kleine Redemption hat, weil ich das schon echt krass fand, dass er mit seinem ersten Match die TNT Championship gewonnen hat und dann direkt wieder quasi gedroppt hat. Tommaso Ciampa wird neuer National Champion. Denke ich auch. Ricochet ist jetzt schon über 100 Tage. Oh, ist immer noch der Inaugural Champion. Ne? Genau, das war ja irgendwann Ende November. Genau. Kann mir Titelwechsel auch gut vorstellen, wobei in der Pre-Show ein Titelwechsel halt auch immer sehr. Naja, also wenn der Titel dann nicht wechselt, glaube ich, dass sich daraus ein Title-Shot ergibt und dass er dann, denke ich, vielleicht mal wechseln könnte, sollte. Und ja, Ciampa wäre definitiv ein guter Kandidat, auf jeden Fall. Ja, und die National Championship ist auch dann, ich sag mal, noch jüngste Midcard-Titel und der, möchte ich mal behaupten, unwichtigste. Aktuell. Ja, ne? Na, da tut das nicht weh, wenn der jetzt da auch in der Pre-Show mal wechseln würde. Also, ja, es macht ihn dadurch halt auch nicht wichtiger. Das ist ein bisschen das Problem dabei. Nicht wirklich. Außer die unter den 19 noch zu announcenden Teilnehmern sind jetzt die ultra geilen Super-Wrestler mit bei. Ne? Also die WrestleMania-Headline könnten so quasi. Na, dann sehe das vielleicht anders aus, aber so ja, es ist ein Sudar-Match. Ja. Ich verstehe das mit den Titeln immer noch nicht. Ich meine, wir beschweren uns jetzt schon ewig lange darüber. Vielleicht sollten wir das Thema einfach fallen lassen, aber es ist schon. Ich erinnere nur nochmal, es gibt aktuell 4 Midcard-Titel. 4. Ja. Also 5 Männer-Singles-Title, 2 Frauen-Singles-Title, 2 Tag-Title, 3 Tag-Title. Drei ist doch auch Tag. Ja, okay, gut. Ja, deswegen habe ich hochgezählt. Also, warte mal, Mathematik, wie viele sind das jetzt insgesamt? Ach, heiliger Bimbam. Ja, so 10 Titel. Ich beschwere mich bei New Japan schon immer. Jetzt kann ich mich bei AEW genauso beschweren. Ich weiß nicht, warum man denkt, dass Titel alles besser machen. Das heißt so, dass man mehr Title-Matches hat. Aber ich meine, Storylines brauchst du doch trotzdem. Und manchmal ist eine Storyline einfach besser ohne einen Titel. Okay. Das ist richtig. Aber das müsste man Toni vielleicht auch begreiflich machen. Kannst du ja mit ihm reden. Ich habe ihn leider nicht auf Kurzwahl. Ach, verdammt. Okay, ja. Dann das zweite Match haben wir noch nicht bewertet. Ich denke, Willow Nightingale behält. Lina Cross ist noch nicht so etabliert. Das denke ich in dem Fall auch. Wobei ich sie echt gut finde. Ich weiß nicht, kanntest du sie schon vorher? Nee. Ich habe auch nicht viel von ihr gesehen. Ich hatte einen, war das bei All Japan? Auf jeden Fall gegen Chihiro Hashimoto, die wir auch alle gesehen haben, hatte sie ein Match. Ich weiß gar nicht mehr, wo das war. Und bei den Sendai Girls gucke ich auch so alle Jubeljahre mal rein. Da hatte sie, glaube ich, auch. Ich glaube tatsächlich, dass ich sie nur gesehen habe, weil ich Chihiro Hashimoto gestalkt habe. Und deswegen. In Vorbereitung auf das Karat-Wochenende oder generell? Nee, generell auch schon vorher und dann aufs Karatwochenende habe ich nochmal geguckt, als sie dann angekündigt war. Dementsprechend, fand ich sie da schon echt cool, aber ja, mal gucken, was sie so anrichten kann. Aber ich glaube, jetzt kann sie noch nicht so viel. Nee, also das ist dann das erste Mal, dass sie sich one-on-one zeigen kann. Und ich sag mal, sie würden sie ja nicht gegen Willow stellen, wenn sie jetzt nichts drauf hätte oder man sich ihrer noch nicht so gewiss wäre. Ja. Gut, also das sind, sag übrigens auch Titelverteidigung. Ja, das sind also die beiden aktuell für die Pre-Show schon feststehende Matches. Wir können ja diskutieren, was vielleicht von der Main-Card noch rüberwandern könnte. Und da würde ich jetzt sagen, gehen wir die Card nach Wikipedia mal von unten nach oben durch. Mhm. Na, dann wäre das nächste Match ein Six-Man-Tag-Team oder Trios-Match, wie das bei AEW genannt wird. Darby Allin, Orange Cassidy und der bei der aktuellen Dynamite wieder an Orange Seite zurückgekehrte Roderick Strong stellen sich den The Dogs, wir hatten sie schon erwähnt, David Finlay, Clark Connors und Gabe Kidd. Ja, glaubst du, es gibt einen Doppelswerf, also dass Strong doch sich noch gegen Darby und Orange Cassidy stellt? Ich weiß, ja, wen hättest du da sonst mit reinpacken können? Ich meine, ja, aber irgendwas muss doch geben. Also ich meine, das war ja wirklich die Finlay und Kidd haben ja bei Dynamite gewonnen. Also die haben sich ja quasi den Sieg zurückgeholt. Ansonsten wäre das andere Team ja jetzt, hätte die ja schon zwei Siege eingesteckt. Aber ich finde dieser Moment, wo sie einfach die Siegreichen waren, die obere Hand haben, wurde halt komplett, da wurde quasi einmal die Luft rausgelassen durch das, was dann eben Strong gebracht hat. Ich sag sehr viel M heute, Entschuldigung. schon wieder. Alles gut. Das liegt daran, dass ich sehr viel nachdenke. Auf jeden Fall, ja, weiß ich nicht, irgendwie müsste man das nochmal nachträglich, ich weiß nicht, ob es einfach unglücklich geplant war, aber für mich deutet es darauf hin, dass es vielleicht doch nochmal einen Turn dann gibt. Aber gäbe es da nicht irgendjemand anderen, den man dafür besser nehmen könnte als Roderick Strong? Den, ja, weil der ist halt gerade absolut lost. Dann würde ja, der ist schon so lost, solange er bei AEW ist. Wie viele Factions oder Stables oder wie man es auch immer nennen will, hat der denn schon durch? Naja, in wie vielen ist er untergegangen? Das ist die andere Frage. Ja, und ich möchte bezweifeln, dass das bei den War Dogs anders laufen würde. Jetzt habe ich sie War Dogs genannt, bei den Dogs. Ich werde das bestimmt auch öfters sagen. No, also, es wäre unnötig, wenn er sich da gegen sie stellt. Ja, aber keine Ahnung, nicht, dass er wieder mit O'Reilly zusammenkommt oder so. Darauf habe ich noch weniger Bock. Hallo. Wurde Paragon eigentlich überhaupt offiziell aufgelöst? Nee. Aha. Eigentlich nicht. Tja. Muss man mal schauen. Aber ich sag mal so zum Beispiel, ach nee, der geht ja zu WWE. Ich hatte jetzt eben so ein Evil im Gedächtnis, aber der will ja Himmel, Herrgott. Nein, alles gut, der geht ja zu WWE, weil da ja seine IO ist. Nicht? Ja, muss man mal schauen. Vielleicht kommt ja auch ganz jemand anders noch aufs Tapet. Nee, glaube ich nicht. Also wenn dann irgendwo hinterher, was glaubst du denn, wer gewinnt? Also ich finde eigentlich The Dogs A & Town, die müssten ja eigentlich den Sieg holen, oder? Ja, auf jeden Fall, die sind das deutlich frischere Trio. Nee, und David Finlay, der muss ja auch bei AEW erstmal ordentlich ankommen und da wären Siege für ihn schon mal gar nicht so schlecht. Ja, wobei ich sagen muss, dass mich, Finlay ist okay. Ich finde ihn jetzt nicht super spannend. Connors ist ziemlich sehr langweilig. Den fand ich nur als Young Lion interessant, weil er da irgendwie so Shibatas Meisterschüler war, der alle anderen sozusagen im Schach gehalten hat. Das war eine Rolle, die ihm einfach sehr gut gestanden hat. Aber mein absoluter Favorit ist halt Gabe Kidd. Ich finde den, er ist so wundervoll crazy. Ich finde ihn einfach nur genial. Ja, das stimmt. Also, ja, also ich sag The Dogs. Ja. Um mal zu gucken, wie es weitergeht. Ja. Ja gut, aber da wird ja dann, denke ich mal, noch irgendwas mit Jay White passieren. Also ja. Ja, dann müsste man wissen, wie der jetzt gesundheitstechnisch drauf ist. Ob er langsam auch so ähnlich wie vorhin spekuliert bei Will Ospreay, dass er vielleicht langsam zurückkommen könnte. Ob man dann vielleicht sozusagen die Rache von Jay White gegen David Finlay vielleicht bei AEW abhandelt. Aber der ist ja auch schon der ist doch schon echt lange weg, White, oder? Ja, eben. Aber er hatte doch nur was an der Hand. Naja, aber auch da kann es ja, wenn es eine Operation nötig hatte, auch Komplikationen geben. Ja, aber das ist jetzt schon ein Jahr her. Und du, es dauert so lange, wie es dauert. Krass. Und vielleicht endet er dann irgendwann wie ein Wade Barrett bei WWE am Kommentar. obwohl er noch könnte. Hoffentlich nicht. Ich mag ihn ja eigentlich auch sehr gerne. Na gut, egal. Na, wir werden es sehen. Also hier sagen wir, die ehemaligen Bullet Club War Dogs, die weder noch Bullet Club noch War sind, jetzt sondern nur noch Dogs, die werden das Ding machen. Ja. So, und jetzt kommen wir zum nächsten Match und deshalb auch Double Duty. Die Babes of Wrath, Harley Cameron und Willow Nightingale, verteidigen ihre Tag-Team-Titel gegen Megan Bain und Lina Cross. Also nicht Megabad, sondern Megan Bain gleich mit Lina Cross, die auch, ich sag mal so, in Sachen Körpergröße eher ihre Kragenweite ist als Penelope Ford, die immer so aussieht, als ob sie das kleine Anhängsel von Megan ist. Weißt du, ob Penelope irgendwie verletzt ist oder so? Nee. Weil eigentlich. Habe ich es nicht mitbekommen, es tut mir leid. Ich bin immer ein ganz klein bisschen out of the loop, bin ich aber nicht, dass ich wüsste. Ich ja auch nicht, deshalb frage ich ja. Und normalerweise wäre ja Penelope so ihr fester Tag-Team-Partner oder ihre feste Partnerin, eher gesagt, ne? Wann habe ich denn das Penelope das letzte Mal gesehen? Also, ich habe sie das letzte Mal bewusst bei Grand Slam Australia mit gesehen, weil da hatten sie ja das Tag-Team-Match gegen Tony und Dingsbums hier. Weiß gar nicht mehr, mit wem Tony da angetreten ist. Hm. Das Match, wo dann eben Lena Cross eingegriffen hat und sich dann eben Megabad angeschlossen hat. Also ich habe jetzt mal ganz kurz geguckt, ob ich irgendwie was rausfinde, aber nee, ja, keine Ahnung. So. Gekündigt, warum das ist, wurde ja auch nicht. Mm-mm. Obwohl doch. Na? Doch, irgendwas mit Injury steht hier. Alles klar, na, das ist dann ja wenigstens eine Nachricht. Enkel, okay, das habe ich tatsächlich überhaupt nicht mitbekommen, aber ich glaube, die Show habe ich auf einfach schlichtweg nicht gesehen. Also sie hat sich anscheinend den Knöchel verletzt. Alles klar. Na, dann gucken wir mal, was das Duo Bane und Cross da gegen unsere Championessen ausrichten kann. Ja, was meinst du? Wird Willow beide Titel gegen Lena Cross verteidigen oder wird der Tag-Team-Titel wird droppen? Ja, ich glaube schon. Also die sind jetzt schon 3 Monate, ne, etwa Champion. Jetzt dürfen es mal andere. Und ich finde Megan Bain echt gut und Lena Cross muss ich jetzt noch ein bisschen beweisen, aber die ist auch wirklich gut, also. Ja. Ja, da wäre es gut, denen da mal den Sieg zu geben und zu schauen, ob sie mit dem Titel auch laufen können, sozusagen. Ich denke schon. Ja, okay, also sagen wir hier beide Titelwechsel. Ach Gott, das wird wieder so eine Show, wo wir alles das Gleiche tippen. Ja, mal gucken. Ja, das nächste Match, ein Everyone is Banned from Ringside Singles Match, Timeless Toni Storm gegen Marina Shafir. Ja, was sagt man zu dem Match? So eines der unspannenderen auf der Karte. Aber Marina Shafir ist auch so ein zweischneidiges Schwert. Obwohl sie ja jetzt seitdem ja die Death Riders eher doch eher twinische Tendenzen zeigen. Sie haben sich seitdem sie sich da mit der Don Callis Family anlegen, sie ja jetzt noch ein bisschen mehr aus sich rauskommt, auch ab und zu mal verbal agiert oder jetzt bei Dynamite tatsächlich sogar mal Make-up getragen hat, was sie ja sonst bei den Shows eigentlich nie getan hat, wenn sie da als Leibwächterin von John Moxley agiert hat. Du so achtest. Wenn das mal passiert, dann fällt das ja immer besonders auf. Nee, weil sie wirklich rote Lippen hatte. Einen Lippenstift trägt sie ja sonst eigentlich in den Shows nie. Okay, naja, vielleicht hat Toni Storm abgefärbt. Ja, genau. Timeless Marina Shafir. Stell dir mal vor, Marina mit dem Timeless-Gimmick. Ja, kann. Dafür müsste sie ein bisschen Humor haben. Ich weiß es nicht. Ich bin nicht ganz so überzeugt von ihr. Ich finde sie jetzt im Ring nicht so ganz toll, aber ich finde sie eigentlich bei den Death Riders ganz cool. Oder fand sie da immer ganz cool. Da passt sie rein, ne? Ja, es war irgendwie eine sehr coole Rolle, die halt zu ihrem angepissten Gesichtsausdruck passt. Sie hat halt ein bisschen Resting Bitch Face, muss man schon sagen. Dafür kann ja niemand was, aber es passt halt einfach super in den Stable. Ja, ja. Sie ist quasi so eine Charisma-Bombe wie ihr Mann. Ich habe keine Ahnung, wer ihr Mann ist. Roderick Strong, die beiden haben so ein Kind zusammen. Ich finde das so cool, mit dir Podcast zu machen. Ich habe den ganzen Gossip dann mit. Ich wurde ja auch schon gelobt, dass ich immer der bin, der sich elefantös, weil ich ja immer sage, ich bin alt und sich dann elefantös an irgendwelche Wrestling-Ereignisse von vor 30 Jahren erinnern kann. Ach ja. Ja, ich kriege doch, aber was die privat machen, kriege ich ehrlich. Ich glaube, wenn ich es lese, dann ignoriere ich mich einfach immer. Ich vergesse es einfach sofort. Nee, habe ich tatsächlich nicht mitbekommen. Ja, ja. Okay. Ja. So, jetzt aber die Essenz. Oh Gott. Ja. Wer gewinnt? Toni oder Marina? Ist das nicht hart irrelevant? Das ist hart irrelevant, muss aber trotzdem beantwortet werden. Ja, dann Marina. So, dann sag ich nämlich Toni und dann haben wir hier unseren Decider. Jetzt hättest du auch eine Münze werfen können. So richtig heiß bin ich da nicht drauf. Ja, dann aber lieber Toni als Marina. Mal ehrlich. Ja, mir ging es jetzt so darum, dass die Death Rider einfach auch so ein bisschen... Also ich glaube, Marina bringt der Sieg mehr was als Toni. Ja, dafür müsste Marina aber auch irgendwas tun, außer böse gucken. Ja, aber das kann sie ja so gut. Ja, aber dann müsste sie mit was anderem, mit mehr tun, vielleicht auch mal anfangen. Ja, mein Problem ist vielleicht auch einfach, dass ich die Timeless Love Bombs noch mehr sehen möchte. Ja, wer weiß, vielleicht holt sich Marina ja noch jemanden an die Seite und dann gibt's Tag Team Matches gegen Toni und Mina. Wie so eine zweite Frau bei den Death Riders wäre vielleicht gar nicht so schlecht. Ja, ich sag mal, Ronda fängt ja jetzt auch wieder an, MMA zu machen. Vielleicht hat sie dann ja irgendwann auch wieder Lust auf Wrestling. Oh, ich weiß nicht, ob AEW auf einen so doch komplizierten Charakter lost. Da ist Backstage-Trouble ja quasi schon vorprogrammiert. Ja. Oder man holt Dr. Britt endlich zurück, weil die sitzt ja zu Hause und dreht nur Däumchen, weil medically cleared ist er ja schon lange wieder. Und die in ein Team mit Marina. Ha. Ich habe gerade den Heuballen über den Boden trudeln hören. Okay, also du sagst Marina, ich sag Timeless ja. Toni Storm. Okay. So, das nächste, also ich könnte mir zum, um nochmal kurz bei Toni und Marina zu bleiben, das Match könnte ich mir zum Beispiel auch sehr gut in der Pre-Show vorstellen. Ja, da wird es, glaube ich, besser. Aber andererseits, ich glaube, es ist ein ganz guter Füller. Ja, obwohl, so viele Füller brauchst du hier eigentlich gar nicht. Der Pay-Per-View ist jetzt nicht so hoch emotional, muss ich sagen. Nee. Das nächste Match wird aber wahrscheinlich dann am ehesten auf der Pre-Show noch landen. Big Boom AJ beehrt uns mal wieder und ich weiß immer noch nicht warum. Und er tritt an gegen weiß man noch nicht. In einem weiß man noch nicht Match. Also da beides to be announced, ne? Der Gegner und was für ein Match das wird. Ja, das ist so der Zeitpunkt, wo man dann auf Klo gehen kann, ne? Ja, also wenn es denn eine Main-Show ist. Geil fände ich ja Big Boom AJ gegen Boom Boom Colt Cabana in einem Boom-Match. Sagen wir es mal so, es wäre jetzt nicht die schlechteste Option. Nee, da hättest du recht. Da gibt es wenigstens was zum Schmunzeln, möchte ich mal. Ich verstehe einfach nicht, warum man eine so volle Karte nochmal mit sowas voll machen muss. Zieht der so krass? Ich weiß es nicht. Weil der kann das so schlecht einschätzen, weil der in Deutschland jetzt halt zumindest für mich nicht so das Ding ist. Ja, also ich bräuchte ihn jetzt nicht. Ich habe noch nie verstanden, was der bei AEW jetzt zu suchen hat. Ne? Ich weiß nicht, vielleicht so wirklich so die TikTok-Generation reinziehen, weil der ist ja auf TikTok so groß. Habe ich auch noch nicht gesehen. Ehrlich gesagt, ich poste nur auf TikTok. Ich gucke da nichts, weil ich die App sehr stressvoll finde. TikTok, kann man das essen? Man kann da posten. Ich versteh diese Apps so überhaupt nicht. Selbst obwohl ich poste, ich verstehe auch nicht, wie die Zahlen da zustande kommen oder wie überhaupt dieser Algorithmus funktioniert. Ich verstehe einfach gar nichts an dem Ding. Aber ja, der AJ ist da halt. Naja, dann soll er mal TikToken. Ja. Na, vielleicht finden sie ja noch irgendeinen anderen super TikToker und dann können die beiden in einem TikTok-Match gegeneinander antreten. Ja, aber sowas könnte man halt bei normalen. Na gut, wie gesagt, vielleicht soll es ja einfach nur die jüngere Generation reinziehen. Ja, so, wer gewinnt? Big Boom AJ oder der gegen ihn antritt? Ist das, ja, keine Ahnung, da will ich wissen, wer es ist, glaube ich. Es ist wirklich schwierig zu tippen. Ich würde aber wahrscheinlich sagen AJ. Weil wenn ich weiß gar nicht, hat der überhaupt bei WWE, bei WWE wollte ich jetzt schon sagen, bei AEW überhaupt schon mal verloren? Siehst du, so unwichtig ist der Typ mir, dass ich mir noch nicht mal merke, wie seine Matches ausgegangen sind. Also beim letzten Revolution war ja im Tag Team Match gewonnen. Daran erinnere ich mich. Wo war All-In, war er? Ich glaube, da hatte er auch gewonnen. Oh, was war bei Full Gear? Oh, ich weiß es schon gar nicht mehr. Ich verdränge das auch manchmal. Nee, keine Ahnung, weiß ich nicht mehr. So, und was tippst du? Ja, wahrscheinlich eher dann, aber es ist so hart und interessant, ne? Ja. So, dann gehen wir jetzt mal wieder zu, nehme ich mal an, wichtigeren Matches. Und zwar vor kurzem hat ja die Trios Championship von Adam Page und Jetspeed weg zur Don Callis Family hingewechselt, weil MJF sich eingemischt hat. Und jetzt verteidigen Don Callis Family in Persona Kazuchika Okada, Kyle Fletcher und Mark Davis die Titel gegen Mystico und Jetspeed. Ja. Wird bestimmt ein lustiges Match, aber glaubst du, dass sie direkt nach, was war das jetzt, eine Woche, die Titel wieder abgeben? Nee. Ich glaube auch nicht. Mystico wird da bestimmt nicht helfen. Nee, ich glaube, die sind bei der Don Callis Family ganz gut aufgehoben. Ich denke auch. Und dann haben die wieder einen Titel. Ja, eben. Und das, das mit Adam Page als Trios-Champion, denke ich, das war ja auch so, der war ja die ganze Zeit in der Main-Event-Fehde drin und hat da noch nicht mal den Trios-Titel, glaube ich, immer dabei gehabt. Also da merkt man schon, wie wichtig ihm der Titel war. Ja, Trios-Titel sind ja nie der Fokus einer Promotion. Ja. Dementsprechend, obwohl, warte mal, damit hat ja Don Callis für mich relativ viele. Das ist ja die, haben ja die International, die TNT und die, genau, die Trios. Dann haben die, und wie wir ja bei Dynamite jetzt gelernt haben, ist der gute Herr Takeshi ja aktuell TV-Champion bei New Japan. Ja, aber ich denke, Takeshi wird jetzt wahrscheinlich demnächst mal abgehen. Ja, das zieht sich auch schon echt lang. Deswegen können sie auch mal endlich einen finalen Stoß machen. Ja, ich weiß es nicht. Also dieses Match bei Dynamite hat mich irgendwie restlos verwirrt. Ja. Naja, es ist halt so. Was ich jetzt auch irgendwie interessant und nicht verständlich fand, dass ich jetzt die Na, sag schon. Ach, fällt mir das jetzt wieder nicht ein. Sprich dich aus. Death Riders. Die Death Riders, okay, und die Don Kellis Family auf einmal bekappeln. Naja, also wenn Death Riders jetzt Tweeter sind, dann können sie ja gegen die Heel Faction gehen. Ja, also das habe ich jetzt daraus abgeleitet, dass sie jetzt Tweener sind. Ja, In dem Match war das ja irgendwie, war Moxley ja fast schon Face. Weil davon dass Takesh da auch irgendwie ein bisschen Babyface aussah. Es ist ein bisschen komisch alles. Ja, ja, also wenn so zwei, die beiden großen Heel-Stables im Männerbereich dann plötzlich sich gegenseitig behaken, dann so quasi aus dem Nichts heraus. Es gab ja nicht irgendwie einen Auslöser oder so. Zumindest nicht, dass ich den wahrgenommen hätte. Ist das ein bisschen, kam das ein bisschen seltsam rüber. Falls einfach du viel komischer, und dass Takesh da quasi Mox gerettet hat. Also das war ja schon ein bisschen strange. Oh, ja, wer weiß, vielleicht Gesundheit. Entschuldigung. Alles gut. Ich habe es noch vom Mikro weggeschafft, aber ich habe den Knopf nicht so schnell drücken können. Alles gut. Ja, wer weiß, vielleicht wechselt ja Takesh da zu den Death Riders. Auch da wieder. Wir hören den Stapel. Nein, bitte nicht. Also ich finde, Takesh, der kann sehr gut alleine für sich kämpfen und ich finde ihn einfach wahnsinnig gut. Ja, aber er bräuchte dann irgendwie eine Spokesperson, weil so dolle ist sein Englisch jetzt nicht. Zumindest vielleicht hat er ja einen extra Sprachkurs gemacht in letzter Zeit oder so. Wir werden es sehen. Und dann vorvollendet ein Oxford-Englisch dann. Ne? Oh ja. Okay, gut. Also, ich sag hier Titelverteidigung, du auch, ne? Ja, klar. Gut, kommen wir zum nächsten Titelmatch. Der Women's World Championship, 2 out of 3 falls Match, nachdem Tegler ja Chris Statlander im Strap-Match den Titel abnehmen konnte, kriegt Chris jetzt ihr Rückmatch und da muss man natürlich die nächste höhere Eskalationsstufe zünden, ein 2 out of 3 falls Match. Es wird Chris nicht nutzen. Ja, ich sehe es auch nicht. Mal ganz ehrlich, das war für Chris die unendliche Erleichterung, endlich diesen World Title los zu sein. Weil man hat gemerkt, das wird mit den beiden nichts. Das ist keine Liebesbeziehung zwischen dem World Title und Chris Statlander. Ja, außerdem Tegler ist ja schon echt beliebt. Einmal das und eine Tonne größere Charisma-Bombe als eine Chris Statlander. Auf eine andere Art und Weise halt, ne? Ja, also Chris ist schon. Es kommt immer darauf an, wie man sie bookt. Also ich glaube, sie kann schlechtes Booking schlechter kaschieren als Tegler das kann. Das mag sein, ja. Ja, aber auf jeden Fall, und deshalb wird Tegler das natürlich schaffen, sie ist die Persona, das Rostermitglied, das die deutsche Sprache zu AEW gebracht hat. Weil ich glaube, Claudio Castagnoli hat bei AEW noch nicht ein Wort Deutsch gesprochen. Nicht? Nicht, dass ich mich erinnern könnte. Aber, und sie lässt ja bei Promos immer mal wieder gerne auch ein paar deutsche Begriffe einfließen. Also ich kann es jetzt nicht ausschließen. Ich habe nicht keine Erinnerung daran. Aber kann schon sein. Kann sein, dass du recht hast. Aber ist ja völlig egal. Eben. Ist für den Ausgang des Matches natürlich unerheblich. Ja. So, wir sagen beide Titelverteidigung. Ja, also ich wüsste nicht, warum man was anderes. Also das ist so einer, bei dem ich mir eigentlich schon so fast 100% sicher bin. So. Ich mag ehrlich gesagt 2 out of 3 falls Matches nicht. Deswegen sehr freue ich mich auch nicht drauf. Die sind irgendwie so, es wird erst spannend, wenn das 2 out of 3 quasi draus ist. Ja, ja, also wir wissen, es wird 3 falls geben. Es gab tatsächlich mal, jetzt bemühe ich wieder mal mein Elefantenwissen aus der Vergangenheit, es gab mal bei der WCW damals ein Match um die US Championship zwischen Steve Austin und Dustin Rhodes. Und das ist tatsächlich auch ein Two of Three Falls Match gewesen, das 2-0 ausgegangen ist. Das ist eine der ganz seltenen Male, wo so ein Match eben nicht über die volle Länge, wenn man so sagen will, gegangen ist. Aber hier wird es so sein. Ich denke mal, Tegla wird den ersten Fall mit Hilfe der Sisters of Sin holen. Der zweite Fall wird wahrscheinlich dann kommen, weil es gibt eine Disqualifikation, weil dann doch die Ringrichterin, also dann wohl Aubrey, die macht ja meist die Damen-Matches in der Regel oder die Titel-Matches, dann das zweite Eingreifen sieht und der dritte wird dann, ja, da wird dann Tegla doch zeigen, dass sie aktuell zumindest die bessere ist. Ja, auf jeden Fall. Okay, nächstes Match. Mhm. Da haben wir ein nettes, kleines Match, so ein Card-Filler, der aber durchaus interessant ist, und zwar Brody King gegen Swerve Strickland, weil Swerve ja jetzt doch augenscheinlich wieder einen Gesinnungswechsel hat. Er wurde ja bei der Geschichte um die World Championship übersehen, ne? Weil A, jetzt Adam Page den Titelshot bekommt und Kenny ja auch schon seine Ansprüche angemeldet hat und Swerve dann meckert, und was ist mit mir? Und sich jetzt irgendwie mit Brody angelegt hat. Und da gab es jetzt beim letzten Dynamite die Situation, dass Brody ein Squash-Match hatte, das auch schnell gewonnen hat. Dann kam Swerve von hinten mit seiner Kette an, hat die Brody um den Hals geschlungen und Brody hat die Kette zerrissen. Ah, das und ist das übrigens so ein Spot im Wrestling, den ich einfach nur fucking albern finde. Und Swerve war dann angemessen schockiert. Ja, aber ich glaube, hier wird der Swerve den Sieg davon tragen. Ja. Außer sie wollen natürlich bei Brody jetzt endlich mal die Rakete zünden. Es würde mich freuen, sagen wir es mal so. Mhm. Weil, gut, dass er jetzt gegen MJF nicht gewinnt, das war uns allen klar. Bei Grand Slam, aber sie lassen ihn ja doch schon häufig gewinnen und so richtig was bekommen hat er ja auch nicht mehr seit Brodido, also fände ich das eigentlich ganz nice, wenn er jetzt mal wieder was gewinnen darf. Aber es ist jetzt auch nicht der relevanteste Sieg, muss man auch dazu sagen. Es geht ja um nichts und es ist jetzt nicht so, als wäre es eine krasse, lange Fehde oder so. Das ist richtig. Aber ich sag mal, Brody würde der Sieg durchaus weiterhelfen. Na, wenn man mit ihm jetzt was machen will, weil 12 ist ja schon einer der Top-Namen der Company. Ja, und der kann vielleicht auch einfach eins einstellen. Obwohl eigentlich, es schadet beiden hier nicht zu verlieren. Ja. Also ich bin aber bei. Gewinnt Strickland was dazu, wenn er hier gewinnen sollte? Ja, so vielleicht, dass er sich dann doch noch irgendwie in die ins World Title Geschehen zurückmeldet. Er hatte dieses Jahr auch nicht so viel zu tun, ne? Nee, nicht wirklich. Ich meine, wie gesagt, ich habe ein paar Lücken in meinem, ich habe es gesehen, aber Swerve war ja auch nicht beim Grand Slam mit dabei, ne? Nee. Und was war der letzte Pay-Per-View? Der letzte Pay-Per-View war doch World's End. Stimmt. Der Four-Way, ne? Ja, weiß ich nicht. Es kommt drauf an, was man mit ihm vorhat. Also er kann jetzt eigentlich nochmal verlieren. Also ich fände es besser, wenn Brody gewinnen würde. Ich tippe einfach das, was ich möchte. Ich will, dass Brody gewinnt. Brody gewinnt. Okay. Oh weia. Ach, jetzt kannst du doch wieder unentschieden ausgehen. Aber wir werden mal sehen, was die restliche Karte noch bringt. So, also ich sag 12, du sagst Brody. Mhm. Gucken wir mal. So, und jetzt gibt's ein Mexikaner-Match, also kein Lucha-Match, sondern nur zwei Mexikaner gegeneinander. Andrade El Idolo mit Don Callis an seiner Seite gegen Bandido. Und es geht erfrischenderweise nicht automatisch um die ROA World Championship. ROH World Championship. Ja. Das ist, glaube ich, eins der Matches, auf das ich mich mit am meisten freue, weil ich beide einfach cool finde. Ich mag ja Bandido sehr, sehr, sehr, sehr gerne. Und ja. Schwierig. Und, also ich Andrade eigentlich, ne? Ja, weil er ist ja deutlich prominenter im Moment aufgebaut, weil Bandido hat halt noch den RH World Title, ist also da gebunden und ist jetzt bei AEW auch eher im Tag-Team-Bereich aufgetaucht. Ne? Wenn da Andrade jetzt an die Upper-Mid-Card-bis-Main-Event-Szene ranführen willst, dann solltest du ihn hier auch gewinnen lassen. Kann ja durchaus ein unsauberer Sieg sein, aber ich glaube, ihm wird das in dem Moment mehr bringen. Ja, denke auch. Es kommt halt immer wieder drauf an, wo die Reise hingehen soll, aber ja. Ja, Andrade übrigens, falls das noch nicht alle so mitbekommen haben, aktueller World Champion der German Wrestling Federation. Nur mal so am Rande. Und ist nein, richtig, deswegen muss er gewinnen. Ja, er ist der deutsche World Champion. Okay. In der Weltstadt Hannover hat er den Titel gewonnen. Ja, in der Weltstadt Hannover, genau. Oder war das? Ja, das war das. Gewonnen hat er ihn in Berlin, genau, und einen Tag später in Hannover dann verteidigt. Wieso, was war da? Ich habe es nicht gesehen, ich habe es nur gelesen, deswegen auch keinerlei. Ja, naja gut, also Andrade El Idolo wird hier siegreich bleiben und Bandido darf weiter bei ROH. Wahrscheinlich. Dann das nächste Match und das ist doch eine vielleicht von den Namen her, also kommen jetzt die drei Matches mit der größten Strahlkraft. Das erste Match, ein No-Time-Limit-Match um die AEW Continental Championship. John Moxley verteidigt gegen Konosuke Takeshita. Denkst du? Ist ein bisschen die Geschichte hinter. Bei Grand Slam hat er ja war ja der Time-Limit-Draw, ne? Deswegen gibt's ja jetzt den Nicht-Time-Limit. Das Nicht-Time-Limit. Probiert das mal bitte jemand in Deutsch. Ich glaube Takeshita. Warum macht man es sonst so, oder? Ich spekuliere auch Takeshita, weil ich das ja sehr erstaunlich fand, dass man so stillschweigend die Unified Championship wieder gesplittet hat. Genauso wie man es damals auch mit dieser tollen Triple Crown gemacht hat. Ne? Und jetzt hätten wir dann den Continental Champion Takeshita und den International Champion Okada und die dann gegeneinander und man kann die Unified Championship wieder zusammenführen. Wenn das der lange Plan ist, aber ich würde trotzdem Takeshita sagen. Und dann Takeshita weg von... Das auf jeden Fall. Genau. Sonst wird es ja auch mit Takeshita gegen Okada irgendwie nicht passen. Ja. Weil ich glaube, Don Callis würde nicht seine beiden Champions gegeneinander stellen. Nee. Das wahrscheinlich eher nicht. Genau, aber auf jeden Fall rein von den Teilnehmern ein sehr spannendes Match. Ich hoffe nur, dass sie das No-Time-Limit jetzt nicht komplett. Andererseits, wenn schon so eine Stipulation ist, das wäre richtig cool, wenn das Match nach 5 Minuten vorbei wäre, oder? Das wäre so ein richtiger Mindfuck. Aber ich glaube, das wäre dann wieder für wer auch immer dann der Verlierer wäre, eher ein größerer Schaden, als wenn man es ein bisschen laufen ließe. Ja, das ist mir auch klar. Aber ich fände es trotzdem witzig. Also normal sind, glaube ich, 15 Minuten, ne? Oder? Bei dem Continental? Ja, ja. 20 Minuten. Oder 20 Minuten. Ja, Mai, dann lass es halt 25 Minuten gehen. Und dann ist das jetzt auch nicht schlimm, aber nicht ja, so urslang. Ne? Genau. Ja, also hier spiegeln wir beide auf einen Titelwechsel. Gucken mal. So. Nächstes Match? Ja. Der vierte Klassiker zwischen FTA und den Young Bucks steht auf dem Programm. Tag Team Match um die AEW World Tag Team Championship. Und wenn ich mich nicht völlig irre, steht es ja im Moment auch pari. Ne? Ein Match, glaube ich, Time Limit Draw und jeweils eins haben FTA und die Bucks gewonnen. Oder? Nochmal. Also, das ist ja jetzt, wenn ich mich nicht irre, das vierte Match der beiden. Nee, das Teams. Ist das fünfte. Ach, das fünfte. Okay, oder? Nee, Entschuldigung. Zumindest einzeln. Ich meine, mit anderen Kombinationen gab es ja mehr, aber ich glaube, es ist. Also, so one Team gegen Team. Ohne. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Also, aber auf jeden Fall gab es schon des Öfteren. Tag Team Titelmatches der beiden gegeneinander und es waren immer und alles Klassiker. Und ich glaube, aber jeweils einmal gab es, also es gab zwei Titelwechsel. Einmal von FTA zu Bucks und einmal von Bucks zu FTA, richtig? Ja, so habe ich das auch in der Erinnerung und ich glaube dann eins dazwischen, wo es irgendwie unentschieden oder so ausgegangen ist oder Time Limit Draw. Gerade im ROH-Title ging es ja auch noch, genau. Oh, es gab das Ladder Match, oh Gott. Ne? Das hatten die Bucks gewonnen. Das war doch auch ein Titelwechsel. Ups, warte. Ich muss mal kurz mein Kopfhörerkabel überfahren. So. Okay. Nee, ich dachte, du hast doch recht. Das ist das vierte Match. Eins, zwei. Nee, fünfte. Doch, das fünfte. Na gut. Aber auf jeden Möchte Fall. Jemand nachrecherchieren? In meinem Kopf kriege ich es gerade nicht so ganz. Ja, schreibt Auftrag an unsere Hörer als Hausaufgabe raussuchen, das wievielte FTA gegen Young Bucks Match ist das und wie ist der aktuelle Stand? Also ich glaube, das fünfte Stand. Und wie ich glaube, der aktuelle Stand ist 2-2. Ne? Nee. Oder, ne? Nee. Es ist nicht 3-1. FTA haben doch. Nee, es ist 3-1. Ach egal, das ist jetzt völlig doof, hier drum zu spektakulieren. Also, spektakulieren, ja. Genau. Es wird also, auf jeden Fall ein Spektakel, wollte ich da. Bevor sich Kater noch um Hals und Verstand spektakuliert, geben wir das mal als Rechercheauftrag an die Hörerschaft raus. Das wie viel der Match ist und wie steht's im Moment? Ja, ich glaube Young Bucks. Dann nehmen wir das mal als Decider. Ich glaube, Titelvertrag. Obwohl, warte mal, dann vielleicht kommt ja Adam Copeland wieder. Dann müssen es ja FTA gewinnen. Also ich sage Titelverteidigung. Ich sage Titelverteidigung, wenn Adam Copeland und Christian Cage wiederkommen. Titel wechselt. Eindeutige Aussage. Muss ich jetzt auf eins der beiden Teams festlegen. Ohne Weil ich nicht aber. An Adam Copeland gedacht habe, dann sage ich doch FTA. Okay. Aber dann haben die echt, ich habe mich jetzt gerade ein bisschen daran aufgehangen, an dem, dass ich glaube, dass es 3-1 steht. Andererseits, boah, so richtig super Katze gerastet aus. Ja, Cat-Content. Ja, wie immer. Erst gab es Kit-Content, jetzt Cat-Content. Ja, wir bieten alles. Supi. Kannst du noch mit dem Hund bieten oder so? Nee, ich habe leider keinen. Verdammt. Wuff, wuff. Das fand ich sehr überzeugend. Nee, FTA. Okay. Na gut, okay. Also, dann. Doch kein Ausgleich zwischen uns, verdammt. Nee, doch. Die Befürchtung wäre ja, dass es jetzt zum Unentschieden kommen könnte. Ja, ja, das meine ich ja, Ausgleich im Sinne von, dass wir, dass es ausgeglichener ist, dass einer von uns gewinnen kann. Okay, so. Obwohl kann ja trotzdem, wir können ja beide falsch liegen. Einer von uns kann ja bei beiden falsch liegen. Wir werden es sehen. Also ist das Potenzial eines Unentschiedenen ist noch gegeben. Sagen wir es mal so. So, das letzte Match auf der Card und war wie bei AEW wahrscheinlich auch üblich, das finale Match der Show, die World Championship. MJF verteidigt gegen Hangman Adam Page in einem Last Chance Texas Deathmatch. Wenn Page verliert, wird er nie wieder um die AEW World Championship antreten. Ich hasse diese Stipulation. Ich finde nichts beschissener als das. Ich fand das bei Cody Rhodes schon beschissen und ich fand das ehrlich gesagt auch bei allen anderen, die das jemals gemacht haben, völlig doof. Oder dieses Ich ende meine Karriere, das hat mich ja auch schon dieses Wochenende so aufgeregt. Naja, also wenn du das als Maß nimmst, gibt es einen Titelwechsel. Ja, weil ganz ehrlich, du gehst ja immer davon aus, selbst wenn derjenige das verliert und die dann jetzt eben Page nicht mehr um den Titel kämpfen darf, da gibt es wieder irgendeinen Grund wohl, ha, aber damals, keine Ahnung, hat MJF in die falsche Himmelsrichtung gepupst, deswegen kann ich doch wieder. Ja, also es gab zum Beispiel mal bei TNA ein X-Division Champion, Rohit Raju. Und der hat so Open Challenges gemacht und hat dann immer irgendeine Ausrede gefunden, warum der eine Niederlage, warum das dann doch kein Titelmatch ist. Na, da war es dann mal hier, der Titelgürtel wurde ja vorm Match nicht hochgezeigt, wie sich das so bei Titelmatches eigentlich gehört, deshalb stand er auch nicht zur Disposition, vielleicht irgendwie so ein Blödsinn oder sowas. Ja, oder vielleicht wenigstens zeitlich begrenzen, so dieses, die nächsten, weiß ich nicht, 5 Jahre oder so. Ich meine, er war jetzt 2x Champion, das schadet jetzt nicht. Also der Klassiker ist ja eigentlich immer, wenn sowas kommt, also sowas bis zu Cody Rhodes eigentlich immer, du darfst nicht mehr um diesen Titel antreten, solange ich ihn halte. Das finde ich auch smarter. Das ist jetzt nicht so eine Cutthroat, also ist jetzt nicht so die krasse Konsequenz, aber es ist irgendwie wahrscheinlicher als, weiß ich nicht, du erwartest halt echt schon Bullshit und das finde ich nervig. Sonst musst du nachher wieder irgendwie so ein Ding bringen, wie er gewinnt, um mal im WWE-Sprech zu bleiben, den Rumble und hat ein Titelmatch garantiert und da sticht dann irgendwelche Stipulations, dass er nicht mal um Titel antreten darf, aus oder MJF, er bringt MJF dann doch irgendwie dazu oder den dann amtierenden Champion dazu. Genau, du gehst halt wirklich einfach davon aus, dass es auf jeden Fall nochmal anders geht. Also finde ich halt echt blöd. Eben. Das reicht doch, es ist doch schon ein Texas Jazz Match. Das heißt, wir haben ja schon eine Besonderheit in dem Match. Hätte das nicht gereicht? Es wird ja so oder so schon brutal. Das ist anzunehmen. Ja, was denkst du denn, wer gewinnt? Titelverteidigung. Denke ich auch. Denke, das ist auch so mein Ding. Weil sonst hätten sie diese Stipulation nicht so prominent mit dran gehängt, wenn die nicht gezogen würde. Und ich tippe natürlich wie immer so, wie ich es gerne hätte. Ich hätte gerne MJF weiter als Champion. Adam Page ist als Champion auch ganz cool, aber gerade nicht genug dafür, finde ich, mit einer coolen Story irgendwie aufgebaut oder so. Und er muss jetzt nicht jedes dritte Mal Champion werden. Na gut, so schlimm ist es jetzt auch nicht, aber er war jetzt schon 2x Champion. Na gut, MJF auch, aber warte mal, MJF ist jetzt zum 2. Mal, genau. Richtig. Und Page wäre dann zum 3. Mal. Ne, brauche ich auch nicht. Eben, und ich sag mal, als nächster in der Linie stünde dann ja theoretisch Kenny. Und ich glaube, ein Match Kenny gegen MJF wäre interessanter als Kenny gegen Adam, weil das haben wir ja schon gesehen. Ja, denke ich auch. Ja, das wurde es ja gewechselt. War ja erst Kenny und dann. Genau, das war ja der erste Titelgewinn von Adam Page. Ja, dann haben wir das. Die sind Card wir durch. Einmal durch. Wir sind mit der Card, also Stand heute durch. Und gucken mal, ob wir uns auf einen Tippsieger, eine Tippsiegerin einigen können anhand der Tipps oder ob es ein schiedlich-friedliches Unentschieden wird. Hast du mitgeschrieben, wer von uns was getippt hat? Natürlich nicht. Ich auch nicht. Ich habe das bestimmt wieder vergessen. aber irgendein findiger Hörer hat bestimmt mitnotiert. Und wird uns das dann unter die Nase reiben wie... Warte mal. Es gibt tatsächlich noch eine Collision. Ah. Samstag. Hatte ich aber... Wir waren ja vorhin darüber. Ja, genau. Also deshalb habe ich ja zu Beginn gesagt, die Karte, so wie sie sich jetzt am Donnerstagabend unserer Zeit darstellt. Und weißt du, wer antritt? Na? Elklon. Elklon? Ist er wieder zurück? Darf er wieder rumklonen? Ja. Da wir haben ihn ja gerade erst gesehen. Als Ares. Das ist korrekt. Ich habe sogar versucht, Spanisch mit ihm zu reden. Ja? Es hat einen Satz funktioniert und dann habe ich auf Englisch gewechselt, weil mein Spanisch so peinlich ist. Geht genauso toll wie dein Japanisch mit Chihiro? Ich mache mich ja gerne zum Honk, ja. So wie du magst. Ja, alles gut. Aber ich habe gerade wegen Collision nur nochmal durchgeguckt, ob man daraus vielleicht erschließen könnte, wer alles noch in die Battle Royale kommt. Ja, ich habe gerade den Namen wieder vergessen. Blackjack? Blackjack. Ja, okay. Aber es gibt tatsächlich ein Match mit Ricochet auch drin, vielleicht. Kommen die Teilnehmer da noch mit rein? Wer weiß. Ach, egal. Eigentlich ist es auch völlig egal. Es wird gefüllt werden. Genau. Ich nehme mal als vorsichtigen Tipp vorsichtige Vorahnung an, alle, die Backstage noch rumlaufen, nicht bei drei auf den Bäumen sind. Wahrscheinlich. Wobei AEW mittlerweile ein riesiges Roster hat. Das ist auch richtig. Na gut. Ich glaube sogar ein deutlich größeres als WWE, ne? Aber weiß ich nicht, wenn du NXT dazu zählst, wahrscheinlich nicht. Ja, okay, das ist auch richtig. Na gut. Okay, ja, dann sind wir mit der Card durch. Grüße und Kommentare können wir nur heute leider nicht vermelden. Gab's leider nicht. Wir hatten eine lobende Erwähnung von DDP 81, der meinte, juhu, es gibt wieder eine Sendung. Ich freue mich. Und da habe ich ihm dann zurückgeschrieben, es gibt wieder was Neues auf die Ohren. Ja. Na? Ich hoffe jetzt auch wieder ein bisschen regelmäßiger, jetzt wo ich ja auch zumindest ab und an mal wieder Zeit habe. Genau, das gibt uns dann in der Terminfindung, dass zwei Leute gleichzeitig dann auch können, dann ein bisschen mehr Luft. Yes. Okay. Und welcome back. Ja. Ja. So. Ja, dann danke ich euch fürs Zuhören, wünsche euch einen schönen Revolution Pay-Per-View. Ich werde ihn leider nicht zeitnah schauen können, also live schauen können, weil das leider genau ich am nächsten Tag aus meinem Urlaub wieder zur Arbeit muss. Außerdem ist es nachts, es ist mitten in der Nacht und wir sind alt. Einmal das, also das wird dann wahrscheinlich wieder so gestückelt werden über mehrere Tage. Ja. Ach ja. Same. Genau, ja, dann dir als Rückkehrerin gebühren die letzten Worte. Ich verabschiede mich. Tschö mit Ö. Ja, ich bin wieder froh, wieder ein bisschen mehr dabei zu sein. Ich hoffe, ich habe nicht zu viel Bullshit erzählt. Ich bin wirklich noch nicht so ganz wieder drin, aber das wird sich hoffentlich in den nächsten paar Wochen wieder geben. Ansonsten wünsche ich euch ganz viel Spaß mit dem Pay-Per-View und wir hören uns. Macht's gut, bleibt gesund. Ciao.